Zum 19. Jahrestag der Wahl des Genossen Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas, zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas und zum 90. Gründungstag des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus fanden jüngst in der Sozialistischen Volkspartei Mexikos ein Festtreffen, eine Foto- und Bücherausstellung und eine Filmvorführung, im mexikanischen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitee ein Vortrag und im Akit-Lunda-Koryo-Zentrum in Nigeria eine Filmvorführung statt. In der Ausstellung waren zu sehen die Fotos über die unvergänglichen Verdienste der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un um den Aufbau und die Führung der Partei, ihre unvergänglichen klassischen Werke, die Fotos und Bücher über Südkorea, das unter der Führung der großen Partei stets den Sieg erringt. Bei Filmvorführungen wurden die koreanischen Filme wie Mit einmütiger Geschlossenheit errang mein Vaterland stets den Sieg und Das Parteigründungsmonument gezeigt. Zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas gab es unlängst in Ägypten ein Seminar und in Österreich einen Vortrag.